من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب الجمعة unser Unterricht Arabisch und Deutsch nicht vergessen. Das heißt, بارك الله فيكم، ich rede erstmal auf Arabisch und dann auf Deutsch, weil manche, die kommen neu und sagen, ja, das sollte doch auf Deutsch sein, ja, das ist auf Deutsch, aber Arabisch sollte man eher lernen, um die Religion besser zu verstehen. Okay. Bevor wir weitermachen, dann machen wir eine schnelle Wiederholung für die Hadithe, die wir voriges Mal gemacht haben. Babul Jumu'ah, Barakallahu fikum, min Hadith Abi Huraira. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن وجههم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم. الحديث الذي بعده طبعا خش بالألماني وبعدين ننتقل لبعده. بارك الله فيكم. Bevor wir weitermachen, dann machen wir eine kurze Wiederholung für die Hadithe, die wir voriges Mal erwähnt haben. Und zwar das erste Hadith war bezüglich Jumu'ah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, der beste Tag, an dem die Sonne oder in dem die Sonne aufgegangen ist, ist Freitag oder Yom al-Jumu'ah. Adam wurde an diesem Tag erschaffen. Adam wurde ins Paradies gebracht an diesem Tag. Adam wurde vom Paradies getrieben, weggetrieben und an Jumu'ah wird die Stunde ausbrechen. Und wir haben dann mit Hadith 408 weitergemacht, und zwar Abdullah bin Umar und Abu Huraira haben erzählt, dass sie den Propheten Muhammad gehört haben, der war auf Minbar und er sagte, wenn manche Leute das nicht verlassen, dass sie Jumu'ah versäumen, wird Allah subhanahu wa ta'ala ihre Herzen versiegeln und sie werden von den Leuten, die nicht mehr begreifen, was gut und was schlecht ist. Al-Iyadu Billah. This is by Muslim. وعن سلمة ابن الأكوع قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم كنا نجمع أو نجمع أو نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء. لما كانوا يصلوا الجمعة رضوان الله عليهم كانوا يصلوا في وقت قبل وقت الزوال، وهذا هو قول الحنابلة أن الصلاة تكون صلاة الجمعة يبدأ وقتها قبل الزوال ويمتد وقتها إلى العصر. وعن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. يعني ما كانوا يقيلوا، القيلولة هي نومة الظهر تكون قبل الظهر، وما هو الغداء إلا بعد الجمعة. يعني كانوا يصلوا الجمعة ثم يناموا، يعني في وقت اللي هو وقت القيلولة اللي هو وقت الظهر، وفي رواية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. سلام بن أكوع أتصلت رضوان الله عليه. Der Prophet, er sagte, wir haben Jumu'ah zur Zeit vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet und wir sind dann nach Hause zurückgekommen und die Wände oder die Bäume, die haben kein Schatten gehabt. Und in einer Überlieferung, sei Muslim, wir haben Jumu'ah gebetet, als die Sonne Lot des Himmels verlassen hat, dann kehren wir zurück, das wird zu Ehren Häusern, zu ihren Familien und dann fängt Schatten an. Was bedeutet das? Wenn die Sonne im Lot des Himmels ist, angenommen, die Sonne ist hier drauf, dann hast du hier keinen Schatten mehr. Dein Schatten ist unter dir. Das ist, wenn die Sonne im Lot des Himmels ist. Und dann, wenn sie dann weggeht vom Lot des Himmels, abweicht, dann hat man ein klein bisschen Schatten. Das heißt, sie haben gebetet, bevor die Sonne im Lot des Himmels war. Und deshalb sagen die Gelehrten, Salat al-Jumu'ah, das fängt bevor die Sonne im Lot des Himmels ist, bis Salat al-Asr. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Manche sagen auch bis al-Maghrib. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبقى إلا 12 رجلا هذا هو في ونزلت فيه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليك وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بارك الله فيكم. ده سامبي أخي كليت وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قائما صلى قائما خطب عفوا قائم خطب قائم. بارك الله فيكم. جابر berichtet dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم während der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم im Stehen eine Rede gehalten hat am Freitag kam die Karawane von Damaskus, die Kamele und so, die kamen von Damaskus. Dann haben die Leute den Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم allein auf Minbar gelassen und sie sind alle zur Karawane gegangen. Nur 12 Leute sind mit ihm geblieben. Aufpassen nicht, dass man schlecht von Sahaba denkt, sondern sie haben nicht gewusst, dass man unbedingt in Jumu'ah bleiben muss und zuhören muss. Deshalb sind sie weg. Sie haben gedacht, die Sache ist normal. Und hier kam die Aya 11 von Surat al-Jumu'ah, von Surat al-Jumu'ah, von Khair. وعن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته الذي يدرك الركوع الأخير من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة فقد أدرك الجمعة. بارك الله فيكم. ابن عمر في بليفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم sagte إذا ein ركعة von Freitagsgebet erreicht hat dann sollte er noch ein ركعة dazu beten und so hat man das Gebet vollständig gemacht. Das heißt, wenn du beim letzten Rukur von Jumu'ah erreicht, wenn du das letzte Rukur von Jumu'ah erreicht, dann hast du Jumu'ah Gebet erreicht. Aber was ist mit Khutba? Khutba hast du nicht erreicht. Dann hast du keine Lohn. Hier, Al-Khutba eigentlich, die Rede und das Gebet sollte man erreichen und nicht eins. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نبأ كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب أخرجه مسلم يعني فقد أخطأ. الخطبة تكون قائم. من أول من خطب جالسا؟ قيل أنه معاوية رضي الله عليه لأن معاوية كان قد كبر في السن وازداد وزنه وازداد شحمه فلذلك ما كان يستطيع يقف لذلك جلس وخطب جالسا. أما الخطبة تكون واقفا والجمعة من خطبتين الخطبة الأولى ثم يجلس ثم الخطبة الثانية. بارك الله فيكم. جابر بن سمرة رضي الله عليه هات أتصيل بس محمد صلى الله عليه وسلم همشتين جبيتها دن هات يزيه gesessen, dann stand er wieder und er hat im Stehen Rede gehalten. Wer dir etwas anderes gesagt hat, hat Fehler begangen oder hat dir etwas Falsches erzählt. Der Prophet hat niemals im Sitzen Rede gehalten. Derjenige, der das gemacht hat, war Muawiyah radhiyallahu anhu. Als er krank war und alt geworden ist und dick, dann konnte er nicht mehr stehen. Deshalb saß er auf dem Minbar und er hat Rede im Sitzen gehalten. Aber richtig ist, dass man im Stehen Khutba hält. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفي رواية له أي لمسلم، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وللنسائي كل ضلالة في النار. بارك الله فيكم. طبعا هنا واضح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب تحمر عيناه، تنتفخ أوداجه، كأنه منذر جيش، وكان يبدأ بخطبة الحاجة اللي هي إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ثم يقول أما بعد. بارك الله فيكم. جابر يبليف ألز دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ريدي بهرتنا جمعة دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم hat laut gesprochen. Seine Augen waren rot geworden und seine Stimme hoch. Und er hat temperamentvoll gesprochen, als ob er eine Armee, vor einer Armee warnt, dass die Armee euch angreift, früh oder abend. Und er hat gesagt, amma ba'd, als dann, das beste Wort ist das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Führung ist die Führung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und die schlimmsten Handlungen sind die Erneuerungen, und jede Erneuerung ist irreführende Sache. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat Allah Lob gepreist und gepriesen und hat Allah gedankt für seine Gaben, und dann hat er laut gesprochen und er sagte, wer Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah jemanden recht leiten will, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala diese Person recht geleitet. Also Allah subhanahu wa ta'ala gibt die Rechtleitung. Und wen Allah subhanahu wa ta'ala in die Irre führen lassen will, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala diese Person in die Irre führen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das ist Barakallahu fikum bezüglich Khutbat al-Jum'ah. Das bedeutet, der Imam eigentlich in Khutbat al-Jum'ah sollte laut sprechen, temperamentvoll sprechen und sollte diese Khutbat al-Hajah, Verlangensrede, benutzen. Das ist إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. كان إن أنت بارك الله فيكم خطبة الحاجة insgesamt hören. Ich habe das ist in YouTube. Das ist in YouTube. Und da gibt es das ganze Wort von خطبة الحاجة. Ich sage das auf Arabisch. Und das kommt auf Deutsch. Und diese Verlangensrede خطبة الحاجة صلى الله عليه وسلم bei der Heirat gesagt, der hat das bei Freitagspredigt gesagt, der hat das immer gesagt oder gesprochen, als er etwas zu den Leuten sagen wollte. Bei jeder Rede hat خطبة الحاجة gesagt, صلى الله عليه وسلم عليه. إلى هنا وقفنا. إلى هنا وقفنا. سبحان الله، اليوم لما نتكلم، لما الإمام يبدأ ويتكلم بقوة وكذا، والناس تقول لك يا أخي شو. فسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنتفخ أوداجه وتحمر عينه ويعلو صوته صلى الله عليه وسلم. Wenn du heute temperamentvoll sprichst und laut sprichst in Rede, dann fragt er sich, die Leute sagen, oh, was ist los mit ihm? Warum schimpft er mit uns? Der schimpft nicht. Aber so hat der Prophet صلى الله عليه وسلم uns beigebracht. So sollte der Imam sein. Und subhanallah, trotz dass man heute laut spricht und temperamentvoll, und du siehst die Leute, die andere. Einmal habe ich jemanden gesehen in Khutbah, der macht. Ich habe geguckt. Ich war, was soll ich ihm sagen? Was kannst du ihm sagen? Steh auf. Nein, und danach auch, nachdem er geschnarcht hat und sowas, man hat ihm gesagt, ach, geh mal gut. Ich habe nicht geschlafen. Da habe ich ihm gesagt, worüber habe ich Rede gehalten? Wallah, voriges Mal, ich habe noch nicht angefangen. Ich bin auf Minbar gegangen, ich habe gesagt, Salamu alaikum, ich habe geguckt, in der ersten Reihe einer. Ich weiß, dann bekommst du es. يعني الواحد يفقد الاحساس فيها لسه ما هو لسه ما بدانا طلعنا على المنبر ولا طلعت فيه ولا هاي ما راح الجمعه والله إذا نام فيها إجي وراحت عليه الخطبة. إيه يلا بنشوف هلا بتجي وحدة كرسي. هوت فال ما دن مهم بابايكا إن شاء الله. مد النوين حديثين دي فيها هوت مهند الجدن. يدس مال يد فيها دي سو مهند دس فيها دي حديثة دي فيها فورق اسمال مهند هم فيها هولو. حديث في مدة 15 الحديث بارك الله فيكم 15 بعد 400 وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة أو مأنة من فقهه. يعني السنة أن تكون الصلاة طويلة، بس ما معنى الطول هنا ليس يقرأ البقرة وآل عمران، إنما الطول هنا أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الجمعة وسورة المنافقون، وكان يقرأ أو كان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والركعة الثانية هل أتاك حديث الغاشية، إما هذه وهذه أو هذه أو يختار الإمام شيء من القرآن. فإنما أنت ما أنت علامة، علامة دليل على فقه الرجل أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة طويلة، ليس الطول المنهي عنه. لماذا؟ لأن الفقيه هو المطلع على حقائق المعاني، فما يحتاج يتكلم كلمات كثيرة، إنما كلمات قليلة تعطي المعنى وينتهي الأمر، لأن الفقيه مطلع على حقائق المعاني وجوامع الألفاظ، فيتمكن من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة فإن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فشبه الكلام العامل في القلوب الجاذب للعقول بالسحر، إنه فيه كلام جزل الألفاظ، يعني قوي الألفاظ تناسق وفيه فائدة، فلما يقوله صاحبه كأنه يسحر الناس بقوله وبكلامه. فالصحيح أن تكون، ولكن اليوم الحق يعني لو أردت اليوم تتكلم خطبة جزلة قوية، والله يا أخوة يعني للأسف يعني جربنا كم مرة وعملنا هذه الخطب تبع اللي فيها كم كلمة ولغة عربية قوية وكذا، وهي ما حد فهم الخطبة إلا القليل، إلا النزر اليسير. فنحن الحمد لله يعني الحمد لله عندنا لغة ألماني بالخطبة، ولا زمان في لغة ألماني كانت راحت علينا. فنسأل الله السلام. ماذا نقول؟ بارك الله فيكم. دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكته Das ist ein Zeichen, Ammar, Entschuldigung, Ammar ibn Yasir sagte, ich habe den Propheten Muhammad s.a.w. gehört, er sagte, das lange Gebet eines oder einer von euch und seine kurze Rede ist ein Zeichen, dass er Fiqh hat, dass er Wissen hat. Das lange Gebet und kurze Rede ist ein Zeichen, dass die Person Wissen hat, Fiqh hat. Fiqh ist, wenn die Person versteht die Religion richtig. Das ist, barakallahu fikum, ein wichtiges Hadith eigentlich. Das heißt nicht das lange Gebet, das der Imam am Jumu'ah, am Freitag, Surat al-Baqarah und Ali Imran liest, oder Surat al-Kahf ganz. Nein. Sondern lang bedeutet hier, wie in der Länge von Surat al-Jumu'ah und Surat al-Munafiqun. In dieser Länge. Der Prophet hat manchmal al-Jumu'ah al-Munafiqun gelesen und manchmal Sabbih isma Rabbika al-A'la und al-Ghashiyah, hal ataka hadith al-Ghashiyah gelesen. Manchmal so, manchmal so. Da kann man auch etwas anderes vom Koran nehmen, kein Problem. Ja? Da kann man auch Qul huwallahu ahad lesen. Inna atainaka al-Kawthar. Aber eigentlich, wenn man die Khutbah das Gebet länger macht und die Rede kürzer, dann hat man Wissen. Warum? Weil derjenige, der Wissen hat, der kann durch wenige Wörter etwas erreichen, was die anderen viele Sätze dafür brauchen. Aber der Prophet Muhammad sagte, deshalb sollt ihr die Rede kürzer halten und das Gebet länger, nämlich Verdeutlichung der Wörter ist wie Magie. Dass wenn man gut spricht, das ist wie Magie. Was macht man mit Magie? Wenn man Magie macht, dann denkt man, jemand hat einen Stein, der zeigt dir das Gold. Und das sozusagen, du siehst das. Und das ist auch das gute Wort, kann in die Herzen reinkommen. Und das macht im Herzen sozusagen Wirkung. Und das zeigt ihre Wirkung. Und deshalb, wenn man deutlich spricht und schön erklärt, das ist wie Magie, wie Zauber. Weil das so schön ist bei den Leuten. Was bedeutet hier dieses Hadith? Das wird, man sollte so viel wie möglich kürzer machen, die Rede. Nicht kürzer, 2 Minuten. Man kommt auf Minbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salat, Salam, ala Nabiya Muhammad. Allah Mansur al-Muslimin. Tick sitzen. Dann. Irgendwann die Hand. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد اقم الصلاه اذا سريدي بس كان ريدي بس كان ريدي هذا اللهم صل على ابا ريدي بس ما نقدر نسال ابا das Problem ist heute, wenn du anfängst richtig zu reden in hoch in arabische Sprache, hoch arabisch sozusagen, richtig wie das im Koran ist. Du sagst die Ayah, du brauchst das nicht zu erklären. Sagst Hadith, du brauchst das nicht zu erklären. Wer wird bitte verstehen heute? Angenommen, du kommst zu einer Ayah und du liest das und dann das Hadith und du sagst ein paar Wörter dazu, die so stark sind. Und dann sitzt du und dann sprichst du nochmal, sagst Ayah, Hadith, so stark und dann sagst du, yallah, wir beten. Wer versteht? Deshalb sollte man heute versuchen zu erklären. Ich werde sagen, eine Rede in unserer Zeit, eine Rede 30 Minuten, es ist kein Problem, inshallah. Ich meine, der Imam braucht erstmal 3-4 Minuten für Adhan. Dann braucht er 2-3 Minuten für Khutbat al-Haja. Der wird vielleicht Dua mit Gebete machen. Der nimmt ein paar Ayat, ein paar Hadithe, der braucht auch noch ein paar Minuten dazu. Das bedeutet, mindestens braucht er zwischen 15 bis 20 Minuten. Mindestens. Und dann soll er die Reihe gerade halten, so und er betet 10 Minuten, das ist 35 Minuten und so weiter. Ja, bei uns, wir machen Arabisch, Arabisch und Deutsch und das Gebet und mit den Reihen. Für die Reihen brauchen wir 7, 8 Minuten. Nur. Ja, und das ist alles. Die sind 40, wir sind 40, 45 Minuten, ja, Leute, das ist die Weltuntergang. Möge Allah uns bewahren. Aber lieber, dass der, ich denke, ich meine, 15 Minuten Arabisch, 15 Minuten Deutsch, 10 Minuten Gebet, mit alles, das wird 40 Minuten, wäre super. Besser als super, 20 Minuten, besser, 10 Minuten, am besten, 3 Minuten Khutbah, geht nach Hause. Super. Der Imam ist super. Es gab einen Imam, und das ist eine wahre Geschichte. Es gab einen Imam, nein, kann der Imam nicht machen. قال لك الإمام يطول فينا يطول فينا. قال له كم يعمل؟ قال له في 10 دقائق. طلع على المنبر، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس ودعاهم الإسلام، دخلوا الإسلام، بعد مات النبي صلى الله عليه وسلم جلس. بعدين اللهم صل كذا يخلص الخطبة، بعد ما خلص الخطبة قال للناس، قال لهم يا عالم تعرفوا قصة نبينا إبراهيم؟ الخطبة اللي بعده، تعرفوا قصة نبينا إبراهيم؟ قالوا لهم نعم، قالوا إذا أقم الصلاة. بعد ما خلص قال لهم تعرفوا قصة يوسف عليه السلام؟ قالوا له نعم، قال لهم الخطبة الجاية لا تجوب، عطلي. هذا أحسن. الجمعة الجاية لا تجوب. لا تجوب. لا يجوب. إذا كان عن الإيمان دي لو تهابي من فاتش كمان. Der hat die Moschee verlassen, der ist weggegangen. Dann kam ein anderer. Der hat ihm gesagt, warum, der hat ihm gesagt, warum hat der Imam euch verlassen? Die haben gesagt, ja, der hat immer lange Reden gehalten. Der hat gesagt, wie viele Minuten? Die haben gesagt, so 15 Minuten. 15 Minuten ist für sie lang. Der hat ihm gesagt, okay, kein Problem. Der hat ein paar Wörter gesagt. Und dann ist es weg. Die nächste Khutba kam, ja. Der hat so 3-4 Minuten gemacht. Nächste Khutba kam, ja. Der ging auf Mimbar, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Kennt ihr die Geschichte von Yusuf, von Ibrahim a.s.? Da habe ich gesagt, natürlich. Der hat gesagt, okay, mach das Iqama, mach Gebet. Der hat gebetet. Nach dem Gebet stand er auf. Der hat gesagt, könnt ihr die Geschichte von Yusuf a.s.? Da haben sie gesagt, ja. Der hat gesagt, nächsten Freitag kommt ihr nicht. Ihr braucht nicht mehr zurück. So was wollen wir. Beten per Internet. إذا ما أجا بيتن بير إنترنت حتشوفوا إجت له الآن طلعوا بمصر جهاز بيحطوه أمامهم وبيصلوا ورا نعم شاب بس إما جزار إذا أنا تسايد كومن في الغربن دوش إنترنت بيتن أو ده دوش تشنيك سوزاغن und سبحان الله vor paar Monaten habe ich gehört in Ägypten haben sie ein so Gerät so wie ein Laptop und die tun das vor sich und die beten hinter ihm. Wal'iyadu billah. Ja, ich meine, die Sache ist so, zum Beispiel, Nadi ist in seiner Wohnung, Ramadan, dann Hassan und so, alle, die sind jeder zu Hause, wir machen Internet hier und sagen wir, liebe Brüder und Schwestern, das ist Gebetzeit und ich stehe hier zu Hause, und sage, Allahu Akbar, jeder zu Hause, Allahu Akbar. Eine halb Nacht, eine, ich weiß nicht was. Mehr los bewahren, das wird sowas kommen. Das wird sowas kommen, A'udhu Billah. Es gibt sowas, die Leute, die wollen heute alles Technik haben, die denken, Technik bringt sie ins Paradies. Einmal habe ich hier im Internet gesagt, und wir beten jetzt. Dann haben wir in der Moschee gebetet. Nachdem wir gebetet haben, dann habe ich von vielen Brüdern und Schwestern, die sind neu im Islam, die wissen das nicht. Die haben sich hinter Computer gestellt und die haben mit uns gebetet. Dann haben sie gesagt, ist unser Gebet gültig? Ich habe gesagt, nein, das ist ungültig. Möge Allah uns bewahren. Auf jeden Fall, am Freitag sollte man sozusagen sehen, der Imam sieht die Lage, sieht die Leute. Was brauchen sie? Und ich meine, die besten Khutbas sind in dieser Zeit eine Geschichte, wildeste Geschichte. Ich war dort und der kam, der hat mir erzählt und sie hat so gesagt und der war auf dem Berg, der andere im Keller und am Ende eine gute Geschichte, dann bist du heute war die Khutba gut, aber wenn du den Leuten sagst, das bringt ins Paradies, das bringt in die Hölle und so was, sagen, ach, warum macht ihr uns die Religion so schwer? Unsere Religion ist doch leicht. Aber erzähl Geschichten, Geschichten. Geschichten. Oh, die Leute sind begeistert da. Mega Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'an Ummi Hisham binti Haritha ibn Nu'man radiyallahu anha قالت ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس رواه مسلم أم هشام بنت حارثة بيعة الرضوان رضوان الله عليها وهي صحابية من الصحابيات الأنصاريات قالت يعني ما حفظت سورة قاف إلا من فم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها يوم الجمعة على المنبر قال أهل العلم كان يقرأها طبعا يجعلها في خطبة الجمعة يقول أمور أخرى ولكن يقرأ معها سورة قاف لما فيها من ذكر البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة كان يقرأ سورة قاف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك وطبعا بارك الله فيكم هذا فيه دلالة على أنه يقرأ شيء من القرآن على المنبر في الجمعة، وهذا غير واجب، يعني حتى لو الإمام ما قال ولا آية، ما ليس واجب، ليس واجب. ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على سورة قاف كان من باب الاختيار، لأن فيها وعظ وتذكير، وليس من باب الوجوب، ليس من باب الوجوب. أحد الأخوة عندنا جزاه الله خير مرة طلع لنا على المنبر، إن الحمد لله نحمده كذا، وبعدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله، قاف والقرآن المجيد، بل عجيب، قرأ سورة قاف ونزل. الله أكبر، أنا ما كنت موجود، رجعت قالوا لي شو هذا الدين الجديد، قالوا يا عالم النبي كان يقرأ على المنبر، الله يهديكم. قال نحن أول مرة في حياتنا نعرف هذا الكلام. أنا صلى الله عليه وسلم. أم هشام بنت حارثة رضوان الله عليها sagte, ich hab Surat Qaf und Koran al-Majid nicht gelernt, außer vom Mund vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Er hat das jeden Freitag am Mimbar gelesen, auf dem Mimbar gelesen. Das ist bei seinem Muslim. Und Hisham bin Tuharitha ist ein Ansari, ein Sahabiya, eine Gefährtin von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi. Sie hat das vom Propheten gelernt. Der Prophet ﷺ hat Surat Qaf gelesen auf Mimbar. Warum sagen die Gelehrten? Die sagen, weil der Prophet, weil in dieser Surah die Erwähnung ist, oder weil ist in dieser Surah Erwähnung von dem letzten Tag gibt, Erwähnung vom Tod, und das ist Ermahnung. Es gibt auch Warnung an die Leute, die den Weg Allah subhanahu wa ta'ala nicht nehmen. Und wenn die Leute das verstehen und hören und richtig zuhören, dann werden sie berührt von dieser Sura, weil es so schön ist. Es gibt Paradies und Hölle und was früher passierte mit den anderen. Kennt ihr Qawm Aad und so weiter. Ich meine, Qawm Aad und Ashab al-Ras und Thamud und Qawm Nuh und Ashab Tubba' und die anderen, die haben alle den Propheten sallallahu alaihi wa sallam verleugnet. Dann, wie wird das am letzten Tag, wenn derjenige und sein Jinn kommt und vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen, und wie das mit den anderen Völkern passierte, und wie das am letzten Tag sein wird, wenn die Leute vor Allah subhanahu wa ta'ala versammelt werden. Wenn der Muslim das immer hört, dann bekommt er sozusagen Einsicht im Herzen. Aber das ist keine Pflicht, aufpasse, das ist keine Pflicht, dass man Surat Qaf, Barakallahu fikum, unbedingt auf Minbar, dass man Surat Qaf unbedingt auf Minbar liest. Ja? Sondern Barakallahu fikum, das ist etwas, was der Prophet Muhammad für sich sozusagen genommen hat, weil in dieser Sura viele Bedeutungen sind, die wichtig sind. Es gab bei uns vor ein paar Jahren einen Bruder, ich war nicht da, und ich habe ihn beauftragt, Khutba zu machen. Und er hat dieses Hadith gelesen. Dann ist der Bruder auf Mimbar gegangen, der hat gesagt, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, und dann, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, Bismillah Rahman Rahim, Qaf wal Qur'an al-Majid. Und er hat Surat Qaf gelesen. Surat Qaf ist die Sura 50. Ist die Sura 50. Er hat Surat Qaf ganz gelesen. Und der ist vom Mimbar nach unten, Allahu Akbar, der hat gebetet. Ich kam dann, die haben gesagt, was ist diese neue Religion, seit wann gibt es sowas und sowas. Ich habe gesagt, Leute, es gibt Hadith. Es gibt Hadith dafür, weil die Leute das nicht wissen. Das heißt, am Freitag sollte man etwas Berührendes oder etwas behandeln, was mit den Muslimen zu tun hat, dass man ermahnt, dass man über die Hölle spricht, über Paradies spricht, über gute Taten, über schlechte Taten, über Themen, die wichtig sind für die Muslime. Und das sollte der Imam selber sozusagen betrachten, wie die Lage ist. Wa ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man takallama yawm al-jum'ati wal imam yakhtub fa huwa ka mathal al-himar yahmilu asfara wal ladhi yaqulu lahu ansit laysa lahu jum'a. Walakin barakallahu fikum, هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. أما حديث أبي هريرة رضي الله عليه في الصحيحين مرفوعا: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، فقد لغوت. بارك الله فيكم، أي أن الواجب على المأموم أن ينصت للإمام حالة الخطبة، حالة خطبة الجمعة. فإذا استراح الإمام، بعض أهل العلم يقول يستطيع يتكلم في الاستراحة، وبعض أهل العلم يقول لا، الاستراحة خفيفة جدا كأنه يسحب نفس، فلذلك ما يتكلم حتى في الاستراحة، لأنه تابعة للخطبة، تابعة للخطبة، لأنه قالوا هذا وقت يسير يشبه بالسكوت للتنفس، فهو في حكم الخاطب. أما الحديث الأول، حديث ابن عباس أنه من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفاره، ضعيف ضعيف. وأما قوله ليس له جمعة، أي دليل أنه لا صلاة له، لا صلاة لها، ولكن الصلاة تجزئ، ولكن الأجر قليل. وقال روى ابن خزيمة وابو داود من حديث ابن عمر بلفظ: من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني صارت الجمعة مو جمعة، صارت مثل صلاة الظهر، مثل صلاة الظهر. طبعا بارك الله فيكم، يحرم على المسلم أن يتكلم في خطبة الجمعة، يحرم عليه. وحتى ما يقول لصاحبه أنصت، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وإذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت، فقد لغوت. والمراد بالإنصات عدم مكالمة الناس، ولا تلاوة القرآن، ولا ذكر، ولا شيء. خطبة الجمعة فقط تسمع الإمام ماذا يقول، وتنتبه لكلام الإمام. بارك الله فيكم. سواي حديثة عن حديث ضعيف قد سفن ابن عباس رضي الله عليه بس ايش وقت ده محمد صلى الله عليه وسلم hätte gesagt während Freitags Predigt spricht, während der Imam Rede hält, ist wie ein Esel, der viele Lasten trägt. Der spricht, während der Imam Khutba redet, ist wie ein Esel, der Lasten trägt. Und wer ihm sagt, sei leise oder sei still, hat kein Jumu'ah mehr. Hat kein Jumu'ah mehr. Das ist bei Imam Ahmed, aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Aber es gibt eine andere Überlieferung, die in Ordnung ist, und zwar von Abu Huraira رضي الله عليه مرفوعا، das wird gehoben zum Propheten: wenn du dein Partner, das wird der neben dir sitzt oder vor dir, wenn du ihm am Freitags Predigt sagst, sei still oder sei leise, während der Imam Rede hält, dann hast du Unnötiges gemacht. Und in einer anderen Überlieferung: wer spielt mit Steinen oder mit Sand während Khutbah, dann hat man Unnötiges gemacht. Und wer Unnötiges macht während Jumu'ah, hat kein Jumu'ah mehr. Hat kein Jumu'ah mehr. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Natürlich, in Jumu'ah gibt es zwei Reden. Die erste Rede und dann sitzt der Imam. Während Sitzen des Imams, ist das Rede oder nicht? Manche Gelehrten sagen, das gehört nicht mehr zur Rede. Die anderen sagen, doch, weil das wie Luft sozusagen, das ist wie Pause, wie Luft halten ist das. Wenn eine Person viel spricht, dann braucht er ein bisschen Pause, und das ist wie Luft halten, oder aus, dass man sozusagen Pause nimmt, und dann spricht man weiter, der Imam eigentlich ist. Aber die anderen, die müssen zuhören, und sie dürfen nicht reden, nicht Allah erwähnen, nicht Koran lesen, nicht mit anderen Leuten reden, sondern man muss zuhören und konzentriert sein auf das, was der Imam sagt. Und es gibt eine Überlieferung, das ist eine bei Abu Dawud, der Unnötiges macht und zwischen den Leuten, während der Imam redet, durchläuft, dann ist das für ihn Mittaggebet geworden und nicht mehr Jumu'ah. Wird also Jumu'ah nicht mehr angenommen. انتبهوا لهذا بارك الله فيكم. الإنسان في يوم الجمعة يجب أن يركز، والإنسان طبعا إذا شعر بثقل، شعر أنه خلاص بده ينام، إما يغير مكانه أو يقوم يذهب يتوضأ ويرجع، بحيث أنه ما ينام. ولا طيب يقول قائل، طيب ليش لا يروح يتوضأ ويرجع أو يغير مكانه؟ إي طيب، إذا ما غير مكانه وما توضأ سينام، فأيهما أولى الآن؟ يروح يتوضأ ويرجع أو يغير مكانه ولا ينام؟ بارك الله فيكم. wenn man am Freitag sozusagen das Gefühl hat, ich werde jetzt schlafen, ich kann nicht mehr, und der sieht den Imam vier auf dem Bett, was macht die Person? Die Person ändert den Platz, oder die Person geht, macht Wudu und kommt wieder. Sagt man, ja, wieso? Aber der muss doch Khutba hören. Ja, der hört Khutba und dann schläft er. Oder geht er lieber Wudu machen und dann zurück? Oder Platz ändern? Aber nicht, dass man mit den Leuten, nicht, dass man die Leute stört, ja, dabei. وعن جابر رضوان الله عليه قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه. الرجل هو سليك الغطفاني، وقيل غيره، ولكن ثبت في بعض طرق البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أصليت أو صليت؟ وقال لا، سليك رضوان الله عليه قال لا، قال صلي ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما. فالحديث دليل على أن تحية المسجد تصلى حال الخطبة، ولكن يخففها، تحية المسجد يخففها. بعض السلف والخلف من العلماء تأولوا هذا الحديث بأحد عشر تأويلا كلها مردودة، كلما مردودة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا لا دليل، لأن الخطبة ليست قرآن، خطبة ما هي قرآن، فما فيه دليل. واستدلوا بقوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول رجل لصاحبه أنصت، ولكن هذا كله بارك الله فيكم ليس فيه دليل على هذا الأمر. وأهل المدينة أطبقوا، يعني كلهم يقولوا إنه ما في نافلة حال الخطبة، ولكن هذا الأمر ليس بدليل، وإنما استدلوا بحديث ضعيف فيه أيوب ابن نهيك وهو متروك، قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، ولكن هذا الحديث ضعيف، ضعيف، ما استطعت تستدل به، وفيه هذا الرجل وهو متروك. وقال ابن حبان عنه أنه يخطئ. وفي حديث سليك الغطفاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال له، قطع الخطبة وقال له صليت؟ لا، قال له صلي. فيجوز للإمام في الخطبة أن يسأل، يجوز يقول له واحد فعلت كذا، لا، أو يطلب من أحد أو يأمر افعل قوم حط شيء، يجوز كله للإمام. إيه؟ فهذا بالنسبة لي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى سليك الغطفاني قال: إذا دخل أحدكم والإمام يخطب على المنبر فلا يجلسن حتى يركع ركعتين أو يسجد سجدتين. انتبه، الإمام على المنبر يخطب، فإذا دخل أحدكم المسجد ما يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يعني الدليل، أحد أقوى الأدلة التي استدل بها أهل العلم على وجوب تحية المسجد، إنه إذا في الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف؟ الجمعة الواجب الإنصات للإمام فيها، أمره بأن يصلي ركعتين، فكيف إذا لم تكن جمعة؟ فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم الخير. والحديثين الآخرين بسرعة، بارك الله فيكم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافق، سورة الجمعة والمنافق، يعني الجمعة لما فيها حث على صلاة الجمعة، والمنافق بما فيها حث على التوبة والدعاء إلى الاستغفار وفضح أعمالهم وأقوالهم. وحديث 421 عن نعمان بن بشير كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. والحديث كما ذكرنا بارك الله فيكم هو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم. بارك الله فيكم، وإلى هنا ننتهي إن شاء الله، نقف هنا بإذن الله. إذا نقف عند حديث 422، 422 بارك الله فيكم. حديث فيه هندت نونسن جابر رضوان الله عليه زاكته أين من كام أم فخايتاك عندي مشي غين فيرن دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم ريدي غهلت من هات دن زاكته دي بروفيت زاكته دي بروفيت صلى الله عليه وسلم سوئين ونزل بروفيت زاكته إيم هزو جبيتد زاكته ناين تاتي من زاكته شتي أف ونبيتز باي ركعة بس باي البخاري المسلم. Diese Person heißt Sulayk al-Ghatafani. Sulayk al-Ghatafani. Während der Prophet Muhammad s.a.w. Rede gehalten hat, ist Sulayk in die Moschee reingekommen. Ist Sulayk in die Moschee reingekommen. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat zu ihm direkt gesprochen. Hast du gebetet? Der saß, ja? Sulayk saß. Der Prophet sagt ihm, hast du gebetet? Der sagt ihm, nein. Er sagt, steh auf und bete zwei Rak'ah. Und in einer anderen Überlieferung bei Al-Bukhari, der Prophet Muhammad s.a.w. sagt ihm, bete zwei Rak'ah, die nicht lang sind und versuche schneller, schneller als normal zu machen, weil die, damit er Khutba hört. Und es gibt noch die Überlieferung zu Ende, ist so, barakallahu fikum, der Prophet sagte, wenn jemand die Moschee betritt, während der Imam auf Mimbar Khutba hält oder Rede hält, darf nicht sitzen, wenn der Imam, du darfst nicht sitzen, bis du zwei Rak'ah gebetet hast. Und das ist ein klarer Beweis, dass Tahiyyatul Masjid, Begrüßung der Moschee, Pflicht ist. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. überhaupt nicht die Rede unterbrechen wird wegen einer Sache, die empfehlenswert ist. Manche Gelehrten haben gesagt, nein, das wird hier nicht so gemeint. Und die haben 11 Interpretationen geholt, aber die 11 Interpretationen, die sind zurückzuweisen. Die wichtigen Sachen, die haben 2 oder 3 Themen geholt, am wichtigsten Beweise für sie. Einmal, oder 4 vielleicht, einmal فدي آية من سورة الأعراف دي آية 204 wenn der Koran verlesen wird dann sollt ihr zuhören und Ruhe bewahren das wieder zuhören und Ruhe bewahren aber Khutba ist kein Koran Freitagsrede ist kein Koran damit man zuhört und das wird damit man leid als ob das Koran wäre erstens zweitens die haben gesagt ja der Prophet sagte wer sein Bruder sagt sei leise, dann hat er keinen Freitag und die Person wird beten. Ja, aber das ist auch kein Beweis. Noch drittens, die haben ein Hadith genommen und zwar, das ist bei Tabarani, und zwar, wenn jemand in die Moschee reinkommt, während der Imam Rede hält, dann gibt es kein Gebet, kein Wort, bis der Imam, man spricht nicht, man betet nicht, bis der Imam zu Ende die Rede gehalten hat. Diese Überlieferung ist schwach, weil dort ein Ayyub ibn Nuhayk drin ist und diese Person ist eine Person, die schwach ist und der hat viele Fehler gehabt. Deshalb barakallahu fikum. Und das vierte oder fünfte ist, dass eine Person zwischen den Reihen gelaufen ist. Der Prophet sagte ihm, sitz, du hast die Leute gestört. Haben gesagt, ja, der Prophet hat ihm nicht gesagt, bete zwei Raka. Ja, aber die Person war doch in der Moschee. Der kam nicht von draußen. Es kann sein, dass er das gebetet hat. Und es kann sein, nein. Und weil wir hier Zweifel haben, da kann man das nicht als Beweis benutzen. Und der Prophet hat nicht von Gebet gesprochen, sondern der hat ihm gesagt, laufe nicht zwischen den Reihen, weil du die Leute störst. Wallahu ta'ala alam. Auf jeden Fall. Man darf nicht während Khutba reden, man muss zuhören. Wenn man reingekommen ist während Adhan, dann sollte man sofort beten. Wenn man reinkommt, während der Imam Rede hält, dann sollte man zwei Raka beten, dann sitzen. Aber zum Beispiel Surat al-Fatiha nur. Dreimal Subhana Rabbi al-Azim, dreimal Subhana Rabbi al-A'la, schnell machen. Und beim Bittgebet, da braucht man nicht viele Bittgebete zu machen in Sujud und so weiter. Dazu, barakallahu fikum, von diesem Hadith kann man lernen, dass der Imam Befehle geben kann während Khutbah. Der Imam kann sagen zum Beispiel, du steh anders, du geh weg, du komm hier, du geh weg und so weiter. Warum hast du das? Und so, da darf der Imam. Also der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der hat ihm gesagt, hast du gebetet? Nein, dann steh auf und bete. So sollte die Stellung des Imam im Freitagsgebet sein. Dann Barakallahu fikum Hadith 420, 421 und zwar das erste Hadith, beide sind bei Muslim, in Sahih Muslim. Das erste ist von Ibn Abbas, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Freitagsgebet oder zum Freitagsgebet Surat al-Jumu'ah, Surah vom Freitag und Surat al-Munafiqun, das wird Surat die Heuchler, der hat die gelesen. Im ersten Raka'a nach Fatiha. Al-Jumu'ah im zweiten nach Fatiha al-Munafiqun. Und auch von An-Nu'man al-Bashir bei Muslim, der Prophet hat ein Festgebet und Jumu'ah gebet in der ersten Raka'a Surah Al-A'la, Sabbih Isma Rabbika Al-A'la, gelesen und der zweite Raka'a nach Fatiha natürlich hat er Surah Al-Ghashiyah gelesen. Das sind Sunnah, aber da kann man auch was anderes auch lesen. Kann man was anderes auch lesen, kein Problem. Aber das ist die Sunna von unserem Propheten. So, und barakallahu fikum, kommen wir zu Ende. Wir sind bei Hadith 422. Das nächste Mal machen wir weiter. Wir machen so. Das nächste Mal erstmal machen wir eine Wiederholung für die Hadithe, die wir zuletzt gemacht haben. Also diese Hadithe, die wir heute behandelt haben. Und dann machen wir weiter mit den anderen Hadithen. Dann wir zu Ende kommen mit dem Kapitel von Al-Jumu'ah. Und danach fangen wir mit Salat al-Khuf. Salat al-Khuf. Das wird, barakallahu fikum, langsam kommen wir zu Ende des Buches, des Gebetes von Subul al-Salam al-Musila ila Bulugh al-Maram. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Habt ihr Fragen, bitte schön? طالب الأخوة يعني في الخلف ممكن يتخفى يعطي إشارة للإمام يكون إلا يقول له الطريق هيك. موجود. الأصل أن الإنسان ما يتخطى الرقاب، الأصل أن الإنسان ما يتخطى الرقاب إلا للضرورة، يعني خلاص إذا ما في مكان، ما في مكان وفي مكان والناس ما عم تملي، يروح يتخطى ويملي المكان والإثم عليهم، لأنه كان المفروض منهم أنه يملوه في حالة ضرورة. أما إذا في مكان يجلس في الخلف خلاص لكن في مكان الإمام موجود يعني يعطي يمكن إشارة، إشارة أنه نعم. بارك الله فيكم. دي فخاجة فم بودا wenn wenn der wenn ein Bruder kommt zum Freitags predigt zum Freitags rede und es gibt ein vorne zum Beispiel Lücken, aber hinten die Leute sind viel. Warum sind die Leute hinten viel? Das ist normal, damit sie schnell nach Hause gehen. Aber vorne kommen sie nicht. Was sollte man machen? Tun? Sollte man zwischen den Reihen laufen und zum Platz gehen? Oder was sollte man machen? Erstmal, da sollte man dem Imam ein Zeichen geben, dass die Leute nach vorne kommen sollen. Der Imam merkt, es gibt Platz, der sagt ihnen, bitte komm nach vorne. Wenn er den Imam nicht sehen kann oder der Imam versteht das nicht, dann schaut er. Wenn er Platz hat, dann sitzt er. Wenn überhaupt kein Platz ist, dann darf er hier in diesem Zusammenhang als Notwendigkeit reinlaufen und dort sitzen. Und die Leute tragen die Verantwortung, nicht er. Das würde mit dieser Bedingung schon. Aber angenommen zum Beispiel, du kommst rein, dort ist frei und hier frei. Da kannst du dort bleiben. Und die tragen die Verantwortung, die hier diese Lücke verlassen haben. Wallahu a'lam. ها ايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان ان ان ان يتخطى الرقاب، فمن لغى وتخطى رقاب الناس فهي له ظهر، يعني صارت ظهرا ما صارت جمعه. نعم man sollte das nicht machen. Ist das in Ordnung oder ist das unnötig, dass jemand zum Beispiel dem anderen sagt, komm, komm, neben mir ist ein freier Platz? Das ist auch, das gehört dazu. Da sollte man kein Zeichen machen. Gar nicht. Ja, Chua, Subhanallah. Allah, wahid, istagrib. Marra, ana am Mukhtub al-Jum'a, wahid, masik al-Quran. Ulak, ana am Mukhtub. Hua masik al-Quran am Yikhray. Hua masik masbaha, kamana am Yikhray. Ey, yani, shu bedak, tutruko, فقلت له انا شيلها هي من ايدك وشيل القران من ايدك بالجمعه. انزعج، قال لك شلون يفضحني امام الناس؟ يقول لك انت فضح حالك، حدا بيقرا القران يوم الجمعه والامام يخطب؟ فنسال الله السلامه. شوفوا عقول الناس شلون صفيت الله، انت الظالم. هو ما عم يخاف الله ولا عم يحترم انه في صلاه جمعه، بعدين انت تكون ظالم. ولكن نحن في وقت يخون فيه الأمين ويؤمن فيه الخائن، يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، وينطق فيه الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نسأل الله السلام. بارك الله فيكم. دي بودا das war die Frage mit Zeichen. Ja, darf man zum Beispiel ein Zeichen machen, neben mir ist ein freier Platz, komm sitz? Nein, du darfst nicht. Du darfst nicht. Weil das nicht wie die Allgemeinheit ist. Da könnte man sagen, ja, aber du hast gerade gesagt, man kann dem Imam ein Zeichen geben. Das ist anders, weil das für die Allgemeinheit ist. Wenn zum Beispiel jetzt der Imam redet am Freitag und passiert etwas, eine Person zum Beispiel bekommt Herzinfarkt, sagen wir reden nicht. Ja, das ist dumm dann. Man sagt ihm, es gibt Leute hier, Arzt oder so. Aber nicht alle Leute stehen, sondern ruhig bleiben eigentlich. Das heißt, du darfst kein Zeichen machen, sowas, außer dass das für die Allgemeinheit von Jumu'ah wichtig ist. Wie zum Beispiel, die Leute sind bis draußen und es gibt hier zwei Reihen frei. Da kann man sagen, mindestens so zum Beispiel mit Hand, dass die Leute nach vorne ein bisschen rücken. Kein Problem. Ja, aber subhanallah, ich meine, was kannst du machen mit den Leuten, wenn sie das nicht wissen? Ein Bruder hat mir erzählt, der war in Dänemark oder ich weiß nicht wo, in welchem Land. Dort Dänemark, Norwegen, Schweden, sowas. Der hat gesagt, Wallahi, beim Freitagspredigt, die essen und trinken Tee und die haben ein Sandwich und während der Imam redet, die sind hinten, die essen und trinken und die reden. Und der Imam kann ihnen nichts sagen. So habe ich gesagt, was ist das? Ja, noch dazu, einmal bei uns hier. Ich habe angefangen mit Khutbah, eine Person hält Koran in seiner Hand, so zwischen seinen, auf seinem Schoß, und er hat in der anderen Hand Sibha, dieser Gebetskette. Der macht das so und er liest. Ich habe das gesehen, ich habe gewartet, gewartet, gewartet, dass er Koran wegmacht, dass er mit dieser Sibha wegmacht. Am Ende war das so. Ich habe gesagt, Achim, mach das so und nimm Gebetskette weg. Der hat den Leuten gesagt, ich komme nicht mehr in die Moschee. Warum? Der Imam ist unhöflich. Warum ist der Imam unhöflich? Ja, weil er mir vor allen Leuten gesagt, nimm Gebetskette weg und Koran weg. Subhanallah, du bist unhöflich zu Allah. Du bist unhöflich zu Freitagsrede. Und dann ist der Imam derjenige, der Fehler gemacht hat. Einige haben ihm gesagt, du hast recht. Der Imam sollte dir sowas nicht sagen. Allahu Akbar. Und wir sind in dieser Zeit, wirklich, in einer Zeit, was der Prophet Muhammad zusammen gemacht hat. Der Treue wird untreu. Und der Untreue treu. Der Lügner wahrhaftiger und der wahrhaftige Lügner. Und die Räuber werden sprechen. Wer sind Räuber? Er hat gesagt, der Niveaulose, Ahnungslose, der über große Themen der Umma spricht. Gebetskette und Koran lesen während Freitags Rede. Du kannst ihm nicht. Einmal einer, der sitzt so. Ich habe gesagt, sitzt gut. Der war beleidigt. Wieso sagt er mir, sitzt gut? Allahu Akbar, du sitzt wie die Leute, die in die Hölle kommen. Das ist unhöflich, was ist das vom Sitzen? Sag, ja wieso? A'udhu Billah. Und das ist durch Jahl. Ja, hada Natijat al-Jahl. Al-Jahl bi Umur al-Din. صارت الخطبة الجمعة كأنه واحد جاي يكبس بده يسلم على الناس ويشوفهم وخلص. هذه مو خطبة. ونتيجة هؤلاء اللي يسمون بأئمة وليسوا بأئمة خربوا الأمور. والله أقام الصلاة مشي الحال مشي الحال يلا 5 دقائق 7 دقائق وانتهت القضية. مثل هذول اللي بالمساجد قال لك بيطلع درجة اللهم صل على محمد وآل محمد وقام اللهم صل هذه شوية يا جماعة يا جماعة بسم الله العظيم هذا يا جماعة بروتوكول هذه والله بروتوكول هذا حبيبي اسمه أنتي فيروس نسأل الله السلامة وين تعلموا ابوي؟ تطحن بالصخر معي. لا يا شيخ اذا المثال قال لك انه يغير مكانه اذا حد منه حد. الا يعني انه تخطى الرقاب؟ ما هنا في في في في في مسألة أخرى. هنا عم يخرج. وإذا راح توضأ هل يرجع إلى مكانه أم يقعد بأي مكان اللي أقرب واحد يكون؟ يقعد بأقرب مكان. يراه. عشان لا هو لما الاصل شوف الاصل شوف بقى الدين الشرع ديننا اخرنا 10 دقائق على ابو حمزه يسامحنا لا لا لانه بلشنا احنا متاخرين 10 دقائق المهم شوف يا اخي الاصل انه الناس لما يدخلوا لصلاه الجمعه اول شيء يدخلوا للصفوف الاولى ويكملوا الصفوف واحد ورا الثاني بحيث لما يجي الاخير يشوف مكانه فارغ اما نحن لا أول شيء بيكمل الطابق هذا إنه فيها طيران هي وبعدين يكمل ورا، واخر شيء بيكمل قدام. ولما تحكي له اللي ما بده يتعلم ما حيتعلم، اللي ما يريد وما عنده خوف من الله، هذا تعظيم شعائر الله يا عالم، تعظيم شعائر الله. الواحد يشعر بقيمه الامر انه انا داخل المسجد. ولك والله بيجينا كفار لما نبدا نصلي بيقوموا بيقفوا بيقول لا لا اقعدوا، بيقول لا بس كيفني من في بيت بس. يعني احنا ما نفهم هذه الامور. هذا هو ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بارك الله فيكم. ده بودش تدان اخواني. Wenn man eigentlich reinkommt oder Wudu machen will, kommt man zurück zu seinem Platz? Nein. Da sollte man so bleiben, wo man kommt. Eigentlich am Freitag sollte die Lage so sein. Die Ersten, die kommen, die bleiben vorne. Und die anderen, die kommen hinten und so weiter. Wenn die Letzten kommen, dann haben sie Plätze nur hinten. Aber leider, bei uns auch ist das anders. Die Leute kommen in Erdgeschoss. Die machen vorne. Dann die hintere Reihe. Oder die Treppe. Die bleiben in der Treppe, auf der Treppe. Ja, und dann zuletzt wollen wir vorne. Barakallahu fikum. So sagen in Ordnung. Das ist falsch. Aber das ist die Sache. Das ist, wer Taqwa hat im Herzen, macht für Allah richtig. Aber wer nicht will, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال السلام عليكم أحد الناس ما ترد عليه بصوت عالي، وإذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ما تصلي على النبي بصوت عالي، وإذا دعا الإمام ما تقول آمين ولا ترفع يديك، لأنه لم يثبت هذا. لا ثبت عن الصحابة رفع اليدين في الجمعة، ولا الإمام يرفع يديه أصلا في الجمعة، إنما إذا دعا يفعل هذا، يشير بسبابته إلى السماء. ما ثبت أنه رفع إلا في الاستسقاء صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن الصحابة أنه أمنوا بالجمعة تكلم، وما ثبت أنهم ردوا سلاما، والنبي نفسه على المنبر. فإذا دخل واحد وقال السلام عليكم لازم يرد عليه. فهذا ماذا يفعل الإنسان؟ إذا يرد لوحده بقلبه أو بشفتيه فلا بأس، والصلاة على النبي كذلك، ولكن الأفضل أنه ما يقول شيء وينصت فقط للإيمان. بارك الله فيكم. في إستيزاخة من يمن السلام عليكم زاك دان أنتفوت استوني فلاش من دان لبن أو دا بايديا مهاتسن كان بروبلم دان دا نامة فم قفيتن أرغين ذات دان زاك سو أخ مهاتسن أو دا مت لبن اللهم صلى الله على محمد أو دا صلى الله عليه وسلم تغتنس من دعاء جمخت ذات hebst du die Hände nicht und du sagst kein Amin. Du sagst nicht Amin und du hebst keine Hände. Und wenn auch der Imam selber offenbar ist, dann sollte der Imam niemals die Hände heben. Außer in einem Fall, wenn er um Regen bittet. Um Regen bittet, dann kann er die Hände heben. Sonst nicht. Der Prophet hat auf Minbar nur mit seinem Zeigefinger nach oben gezeigt, als er Bittgebet gemacht hat. Man sollte das lernen. Aber wenn man nicht lernen will, wie viel beten wir Jumu'ah? Hunderte. Wie viel kommen wir zum Unterricht? Wer wird das hören? Taib. Na, zwei Lache. Die letzte Frage, inshallah. الذي يحمل كما ذكرنا، هل يحمل العصا؟ النبي صلى الله عليه وسلم حمل، كان يستند على عصا، كان يستند، وقال بعضهم لم يستند على سيف أو عصا. هذا استناد فقط. إذا ما عنده ما في مشكلة يحط إيده هكذا أو يحط إيده هكذا. قال بعض العلم حتى ما يحرك كثير. بالدرجة ما نزل شو ضرب الواحد هيك؟ لا هذا بدعة. ضرب العصا أو السيف على المنبر هذا بدعة. بارك الله فيكم. دي بودش تتعرف حاجة زاك زولت دي إمام سو ان شتوك و دي شفرت و دي سوفس ان دي هاند هافن أم زيك دارف تو شتوتسن يا شتوتسن نيشت أم دامت نخ أوبن تو تسايقن Die Gelehrten sagen, der Prophet hat diesen Stock genommen in der Hand, damit er seine Hände nicht viel bewegt. Und der Imam macht das, damit der Imam nicht viel die Hände bewegt. Und wenn der Imam keinen Stock hat, dann sollte der Imam sein Recht auf links tun, oder der soll seine Hände nach unten halten, damit er die Hände nicht viel bewegt. Darf ein Imam auch einen Zettel in der Hand haben? Der kann einen Zettel in der Hand haben, kein Problem. Wenn der Imam einen Stock in der Hand nehmen darf, dann kann er auch einen Zettel nehmen. Dazu noch, der Bruder sagt, soll er mit Stock auf Mimbar schlagen, wenn er raufgeht oder wenn er etwas sagt? Eigentlich nicht, weil das Bid'ah ist. Weil manche Leute, die machen das als Religion, dass sie auf Mimbar schlagen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. خير إن شاء الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم مجد الله سبحانه وتعالى فهمي الفنوش أنيما والحمد لله رب العالمين وغدا إن شاء الله درس القرآن بإذن تعالى نعم نكمل في مخارج الحروف ثم نتكلم يعني أحكام التجويد بكرة نأخذ مخارج الحروف الأخيرة حتى نبدأ بأحكام التضامن إن شاء الله وأحكام النون الساكنة نراجعها مغم ماهم دي فايتة إن شاء الله مت القرآن يصمن مغم دي ريتيتاسيونس ريجلن Dann lesen wir von Surat al-Nahl weiter und dann, barakallahu fikum, erklären wir die Ayat von Surat al-Nahl. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen und alhamdulillah rabbil alameen. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam kathira. Subhanakallahu bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.